23 Stunden Zelle, jeden Tag das Gleiche. Du warst hier nie drin, also erzähl uns keine Scheiße. Jeden Tag das Gleiche, trainieren bis du umfällst. Du kriegst auf die Fresse, wenn du wie ein Hund bellst. Hier haben Jungs Zellen, wo kein Licht reinkommt. Ich weiß, Thomas D., das ist nicht dein Song. Wände, die grau sind, Stahltüren, die zu sind. Einzel auf dem Dunkeln, irgendwann bist du blind. Und jeder weiß, genau wie sich der andere fühlt. Du machst nur das, was dir dein Verstand befiehlt. Und dein verdammtes Ziel ist wieder frei zu sein. Und nachts, wenn alle schlafen, bist du ganz allein. Du bist allein, dir bleibt nur das Gebet. Und wieder fällt dir auf, dass sich der Zeiger nicht mehr dreht. Wo sind meine Knastbrüder, wo sind die Draufgänger? Mittelfinger für die V-Männer. 23 Stunden Zelle, das ist unser Leben. Wir sind hier gelandet, für uns gibt es keine Regel. 23 Stunden Zelle, get to rap hin, get to rap her. Dieses Leben war nicht fair. 23 Stunden Zelle, die Faust ball ich zusammen. Tag ein, Tag aus, wir sind hier gefangen. 23 Stunden Zelle, kein Ausweg in Sicht. Beiß die Zähne zusammen, wenn du am Aufgeben bist. 23 Stunden Zelle, hier Araber, Deutsche, Türken, Russen. Wir halten hier zusammen, weil wir's müssen, wenn wir Karten spielen. Die Soldaten dealen, du willst ein Fernseher, komm zu mir, du zahlst nicht viel. Ja, du zahlst nicht viel, wie meine Zellenkumpan. Wir sitzen drin, wegen Überfällen im Laden. Er hat uns abgehakt, der verkackte Staat. Sie wollen uns resozialisieren, doch es macht uns hart. Tag ein, Tag aus. Junge, das ist Blood in, Blood out. Wir verlieren unseren Traum. Das Essen hier würde nicht mehr euer Hund fressen. Ich schmeiß ne Runde Filet und die Jungs lächeln. Lächelnd schließt der Wärter unser Schloss. Der Knast ist keine Serie, wer ist hier der Boss? Zigaretten sind Geld in diesen dreckigen Zellen. Ich leb in dieser viereckigen Welt. 23 Stunden Zelle, das ist unser Leben. Wir sind hier gelandet, für uns gibt es keine Regel. 23 Stunden Zelle, get to rap hin, get to rap her. Dieses Leben war nicht fair. 23 Stunden Zelle, die Faust ball ich zusammen. Tag ein, Tag aus, wir sind hier gefangen. 23 Stunden Zelle, kein Ausweg in Sicht. Beiß die Zähne zusammen, wenn du am Aufgeben bist. 23 Stunden Zelle, Junge, eine Stunde Ausgang. Und sie pumpen sich auf, Mann. Diese Tattoos hier sind selbst gestochen. Und kein Knast hat jemals diesen Fels gebrochen. Die Mauern sind 10 Meter breit, 10 Meter hoch, trotzdem kriegst du hier drin 10 Meter Koks. Undercover hier im Waschsalon, pack ich den Stoff in den Pappkarton. 23 Stunden Zelle, das ist unser Leben. Wir sind hier gelandet, für uns gibt es keine Regel. 23 Stunden Zelle, get to rap hin, get to rap her. Dieses Leben war nicht fair. 23 Stunden Zelle, die Faust ball ich zusammen. Tag ein, Tag aus, wir sind hier gefangen. 23 Stunden Zelle, kein Ausweg in Sicht. Beiß die Zähne zusammen, wenn du am Aufgeben bist. 23 Stunden Zelle.